was tun wir, wenn wir diese Worte sprechen? Wenn wir diese Worte der heiligen Elisabeth sprechen, dann freuen wir uns mit der allerseligsten Jungfrau Maria über ihre erhabene Würde als Mutter Gottes. Wir preisen Gott und danken ihm, dass er uns durch Maria Jesus Christus gegeben hat. Mutter Gottes wird eben auch von der heiligen Elisabeth gepriesen, wegen ihrer, also für selig erklärt, wegen ihrer Gottesmutterschaft.